Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Nach einer Marathonsitzung haben sich die Mitglieder der Kohlekommission auf eine Empfehlung für die Bundesregierung geeinigt. Angela Ulrich. Spätestens 2038 soll in Deutschland kein Strom mehr aus Kohle gewonnen werden. Das will die Kohlekommission der Bundesregierung empfehlen, und zwar fast einstimmig. Nur eine Gegenstimme gab es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios. Im Jahr 2032 soll außerdem geprüft werden, ob der Kohleausstieg sogar vorgezogen werden kann auf 2035. Die Kohleländer sollen viel Geld vom Bund dafür bekommen, rund 40 Milliarden, verteilt über die nächsten 20 Jahre. Außerdem soll der Hambacher Forst nicht abgeholzt werden, dessen Erhalt sei wünschenswert, heißt es im Abschlussbericht, berichten Teilnehmer. Privathaushalte und die Wirtschaft sollen außerdem von möglicherweise steigenden Strompreisen entlastet werden. Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IGBCE, erklärte, natürlich schmerze ihn der von ihm mitverhandelte Kohleausstieg. Dennoch hält er den Kompromiss für ausgewogen. Es ist sicherlich einmalig, dass sich ein Land so auf den Weg macht, nämlich versucht, zu Beginn auch zu besprechen und sich darüber zu einigen, dass dieser Strukturwandel erstens nicht trivial ist, zweitens Veränderungen mit sich bringt und drittens auch Investitionen bedarf. Dafür ist das Ergebnis nach wirklich zähen Verhandlungen ausgewogen. Daraus kann man etwas machen, und zwar für die Regionen, für die Energiewende und vor allen Dingen auch für den Schutz derer, die heute einen guten Job für Deutschland machen in der Energieversorgung, nämlich auch ihre Zukunft zu sichern. Aber zum Jubeln haben wir heute auch keinen Grund. Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland und ebenfalls Kommissionsmitglied, sieht auch keinen Grund zum Jubeln über den Kohlekompromiss. Kaiser heute Morgen in dieser Sendung. Ja, was den Hambacher Wald angeht, ist es, glaube ich, ein starkes Signal, und auch, dass ein großes Industrieland wie Deutschland jetzt nach dem Atomausstieg den Kohleausstieg beschlossen hat. Das ist ein wichtiges internationales Signal. Was der Wermutstropfen für uns war, allerdings, dass erst 2038 Schluss sein soll, da soll Anfang der 30er Jahre nochmal drauf geguckt werden, und wir gehen davon aus, dass bereits 2035 dann Realschluss sein wird. In der Debatte rund um Tempolimits und Fahrverbote sieht Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, das Recht auf individuelle Mobilität zu wenig berücksichtigt. Luksic sagte in dieser Sendung, ja, ein Grundrecht auf individuelle Mobilität, das, glaube ich, haben die Bürger. Und deswegen sehe ich es sehr kritisch, dass jetzt die Arbeitsgruppe 1 beim BMVI hier eine Reihe an Vorschlägen macht, wie man Autofahren verteuert. Und das führt ja dazu, dass breite Schichten der Bevölkerung weniger oder gar kein Auto mehr fahren sollen. Das halte ich für schwierig. Ich glaube, wir müssen schauen, dass Autos noch besser werden in allen Umweltbereichen, in Sachen der Nachhaltigkeit. Da tut sich auch sehr viel. Aber Mobilität einzuschränken, das sehe ich in der Tat äußerst kritisch. Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, ist besorgt über die derzeitige Entwicklung im Umgang mit Minderheiten in unserer Gesellschaft. Er warnt vor Geschichtsvergessenheit, wie sie etwa die AfD betreibe. Rose heute Morgen im Deutschlandfunk. Wenn Leute wie Herr Höcke Geschichtsleugnung begeht, das ist kein Patriotismus, das ist Nationalismus. Und dem muss man mit Klarheit entgegentreten. Und ich begrüße die Haltung der Gedenkstätte Buchenwald, die hier ein klares Zeichen setzt, dass diese Leute, die die Verbrechen der Nazis leugnen wollen, an dem Ort, der für unsere Menschen und für jüdische Menschen, die an diesem Ort der Nazis gequält worden und ermordet worden sind, das ist für uns ein großer Friedhof, und der darf nicht durch solche Leute in dieser Form der zynischen Leugnung dieser Verbrechen eben in Frage gestellt werden. Nach einem Dammbruch in Brasilien werden zahlreiche Tote befürchtet. Ivo Maruschik. Die rotbraune Schlammlawine hat Häuser, Autos, Straßen und mehrere Waggons eines Zuges mitgerissen oder sogar unter sich begraben. Die meisten Opfer dürften dort zu beklagen sein, wo die Katastrophe begann, in einem Eisenerzbergwerk oberhalb der Kleinstadt Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten von Brasilien. Dort war der Damm eines Rückhaltebeckens gebrochen, zwei weitere Dämme gaben dann auch noch nach. In der Mine selbst waren mehr als 400 Arbeiter, von rund 150 Menschen gibt es seit dem Unglück kein Lebenszeichen mehr. Die Feuerwehr rechnet darüber hinaus damit, dass auch in der Stadt noch viele Menschen verschüttet wurden, denn Warnungen erreichten die Anwohner viel zu spät.